Ich habe nur ein einziges Ziel, töten, und das Ziel, weil ich euch tot sehen will, wie eine Hyäne in der Prärie. Such ich nach dem Fleisch, den Hirten, dem Futter und dem gottverdammten Vieh. In meinem Kopf herrscht der Krieg, detailliert und hochauflösend will ich die Menschen ausrotten. Jede dieser Plage jage ich bis zum Ende meiner Tage. Meine abgefuckte Sprache kommt von meinem ganzen Hass. Für eure Welt hab ich kein Platz in meinem Herzen und kein Platz in meinem Hirn. Alle Menschen, die mich stören, mit ihren Trends, Internet und dem Dreck, geht mir alle aus dem Weg, oder ich puste euch weg wie ein großer Schandfleck, der die ganze Welt bedeckt, ist der Parasit Mensch. Ein Schrecken für die Erde, und ich lerne immer mehr, wie gut die Welt doch wär, wäre sie komplett, ja komplett, menschenleer. Katastrophen und das Klima dieser Welt, nie wieder wird sie eure Sklave sein. Und ihr Feind und ihr Schreit, denn eingeleitet ist das Ende eurer Zeit. Ein Spiegelbild eurer selbst, was dann übrig bleibt. Katastrophen und das Klima dieser Welt, nie wieder wird sie eure Sklave sein. Und ihr Feind und ihr Schreit, denn eingeleitet ist das Ende eurer Zeit. Ein Spiegelbild eurer selbst, was dann übrig bleibt. Der Schmutz und Dreck, seid ihr alle einmal weg. Heilt der Virus langsam, denn ihr habt sie angesteckt. Diese Welt fast verreckt, weil ihr zugrunde gehen lasst. Eure Gedanken sind verpestet und ihr habt es fast geschafft. Elektromagnetische Felder, Wi-Fi und Handys, tote Vögel fallen vom Himmel. Die Meere voller Plastik und trotzdem noch spastisch. Wird mit Wohlstand geflext, welcher Wohlstand? Du kennst mit einem Schlag ist alles weg. Dein Geld macht dich nicht satt und dein Auto kannst du nicht fressen. Auf welchem Boden ihr steht, habt ihr scheinbar vergessen, ob du betest oder nicht. Du solltest damit beginnen, im Herzen ist zu finden, wo dein Geist verblendet wird. Es ist zu spät, wenn ihr stirbt, wird es ein tiefer Fall. Von der Krone der Schöpfung bis ganz tief, wie Abfall, wie Abfall. Katastrophen und das Klima dieser Welt, nie wieder wird sie eure Sklave sein. Und ihr Feind und ihr Schreit, denn eingeleitet ist das Ende eurer Zeit. Ein Spiegelbild eurer selbst, was dann übrig bleibt. Katastrophen und das Klima dieser Welt, nie wieder wird sie eure Sklave sein. Und ihr Feind und ihr Schreit, denn eingeleitet ist das Ende eurer Zeit. Ein Spiegelbild eurer selbst, was dann übrig bleibt.